2001. Schwarz und Blau, Sozialabbau. Die Donnerstagsdemos richten sich dagegen, dass die ÖVP 2000 erstmals eine Koalition mit der FPÖ eingeht, der die Demonstranten Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorwerfen. Die Politik dieser Regierung verringert die Sozialleistungen und zielt darauf ab, Arbeitnehmervertretungen zu schwächen.